Das Parlament in Athen soll übermorgen am Donnerstag über das dritte Hilfspaket mit all den Sparmaßnahmen abstimmen. Das kündigte Ministerpräsident Tsipras heute Abend an. Finanzminister Tsakalotos hatte zuvor in nächtelangen Sitzungen mit den Kreditgebern eine Einigung erzielt. Demnach soll Griechenland in den kommenden 3 Jahren insgesamt 86 Milliarden Euro an neuen Hilfskrediten bekommen. Im Gegenzug muss die griechische Regierung neue Sparmaßnahmen durchsetzen, nämlich Frührenten abschaffen und Steuervergünstigungen für etliche Berufsgruppen wie Reeder oder Landwirte streichen. Zudem sollen viele staatliche Unternehmen an private Investoren verkauft werden. Welche Maßnahmen im Einzelnen auf der Sparliste stehen, war auch am späten Abend noch nicht klar. Die Minister der Regierung Tsipras arbeiten hinter den Kulissen offenbar bis zur letzten Minute an Details, deshalb sind sie bislang nicht an die Öffentlichkeit getreten. Das griechische Fernsehen zeigt deshalb immer wieder die Szene von heute früh, als Finanzminister Tsakalotos den wartenden Journalisten in dürren Worten erklärte: Es gibt noch ein, zwei kleine offene Fragen, aber wir sind praktisch durch, so Tsakalotos. Die Einigung liege also auf dem Tisch. Der linke Flügel der Regierungspartei Syriza hat bereits heftig gegen die geplanten Sparmaßnahmen protestiert. Dieses Paket sei ein Fallbeil gegen das griechische Volk, schrieben Abgeordnete aus dem linken Syriza-Lager auf ihrer Homepage. Die Syriza-Abweichler werden im Parlament gegen das Hilfspaket und die Sparmaßnahmen stimmen. Sie verzichten lieber auf die in Aussicht gestellten 86 Milliarden Euro an neuen Hilfskrediten. Sie würden lieber in Kauf nehmen, dass Griechenland aus dem Euro austritt und die Drachme wieder einführt. Aber dieses linke Lager ist damit in der Minderheit innerhalb der Syriza-Partei und auch in der Minderheit im Parlament. Vielmehr wird sich Ministerpräsident Tsipras mit seiner Linie durchsetzen. Die proeuropäischen Oppositionsparteien haben bereits angekündigt, geschlossen für das neue Hilfspaket zu stimmen. Damit ist eine große Mehrheit für das Hilfspaket sicher. Die Abgeordneten in Athen sollen nun in der Nacht von Donnerstag auf Freitag darüber abstimmen. Direkt danach könnten die Finanzminister der Euro-Länder bei ihrer Sitzung am Freitag ebenfalls über das Hilfspaket entscheiden. Anfang kommender Woche könnten dann der Bundestag und andere Parlamente von Euro-Ländern grünes Licht geben, damit schon bald die ersten neuen Hilfskredite nach Griechenland fließen können.